Ein Zeitsprung von 100 Millionen Jahren bringt uns in eine Urwelt der Erdgeschichte. Gigantische Wesen bevölkern die fantastische Landschaft. Es sind Titanen, die sich 150 Millionen Jahre lang die Erde untertan machten. Wir sind im Zeitalter der Dinosaurier. Und so könnte es damals gewesen sein. Unbeeindruckt vom Ausbruch des Vulkans geht eine Herde Brachiosaurier ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Sie weiden die Baumkronen der Nadelhölzer ab. Doch Vorsicht! Krächzende Kampfschreie zerschneiden die Luft. Es sind Reißzahnechsen, die Jagd auf die Brachiosaurus-Jungen machen. Mitten in dieses Geschehen mischen sich die Schreie von drei Entenschnabelsauriern. Ihre Stimmen sind besonders mächtig, weil die Entenschnäbler trompetenartige Knochenhöcker auf dem Kopf tragen. Dem bellenden Warnruf des Edmontosaurus antwortet das dumpfe Röhren des Parasaurolophus und das abgehackte Tröten des Lambeosaurus vervollständigt den Dreigesang. Über allem flattert mit ledrigen Schwingen, gewaltig wie ein Kampfflugzeug, der Flugsaurier Pteranodon. Er lässt sich vom Wind auf das Urmeer hinaustragen, wo ein gigantischer Plesiosaurus träge vor sich hin paddelt und beim Anblick des Flugsauriers seinen hohen Schrei erschallen lässt. In der Urweltsteppe grasen ein Triceratops und ein Stegosaurus. Da, aufgeregt blökt der Triceratops. Das Dreihorn warnt den Stegosaurus vor einem gefährlichen Feind. Vor dem Megalosaurus, dem fürchterlichen Killer. Der Stegosaurus peitscht mit seinem stachelbewehrten Schwanz. Megalosaurus brüllt heiser und kehlig seine Mordlust heraus. Dann verbeißt sich die Raubechse im Rücken des Stegosaurus, während der dem Killer mit seinen Schwanzstacheln den empfindlichen Hals zerreißt. Der Rand des Steilhanges, wo sich ihr Kampf hingezogen hat, gibt nach. Unter Fels- und Geröllbrocken werden die Urweltriesen begraben. Gewaltige Erdschichten wachsen über diesen Platz an. Doch in Jahrmillionen werden sie durch Witterung und Bodenumschichtung wieder abgetragen, bis in heutiger Zeit die freigelegten Knochen von der gewaltigsten Tierart Zeugnis ablegen, die diese Welt je hervorgebracht hat, den Dinosauriern.